Die Radio Wissen. Das liebe Facebook hat sich, würde ich mal sagen, ein Ei gelegt. Die haben nämlich eine Art Experiment durchgeführt an einigen hunderttausend Nutzern, ohne dass die das wussten. Und jetzt sorgt dieses Experiment für ein bisschen Streit, für ein bisschen Unmut bei den Menschen. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion, was ist denn da los? Es geht um eine Studie aus dem Jahr 2012 an fast 700.000 englischsprachigen Facebook-Nutzern, also nicht bei uns in Deutschland, keine Sorge. Dabei sollte überprüft werden, wie sich die Statusmeldung von Freunden auf die Stimmung der Facebook-Nutzer auswirken. Also es ging da um die Auswirkung von positiven oder negativen Meldungen, die im Newsfeed auftauchen. Das ist ja diese Start- oder Hauptseite von Facebook. Also wenn jemand schreibt, having a happy day, having a good day. Genau, das wäre eine positive Meldung sozusagen. Ob ich dann davon auch was habe. Richtig. Mhm. Okay. Und also ich gehe zu Facebook rein und wenn es da steht und ich das lese, das wurde untersucht. Wie fühlen sich denn jetzt die Nutzer? Manipuliert oder was? Ja, tatsächlich, weil die Forscher haben verändert, was in diesem Newsfeed erschien. Bei der einen Gruppe tauchten da nur noch so positive Meldungen auf und bei der anderen nur noch negative. Die Forscher legen zwar Wert darauf, dass sie jetzt keine Beiträge gelöscht haben, weil wenn man direkt auf die Profilseite von den Freunden klickte, waren die alle da, bloß eben nicht in dieser Hauptseite von Facebook. Das Problem dabei, es gibt auch schon öfter Forschungen in Facebook, wo auch Daten genutzt wurden, aber soweit bekannt ist, dass das erste Mal, dass Forscher da aktiv Informationen manipuliert haben. Und das sorgt jetzt verständlicherweise für Aufregung. Ist sowas denn erlaubt? Beziehungsweise, also da muss Facebook ja irgendwie davon gewusst haben, oder? Genau, die wussten auch tatsächlich Bescheid. Einer der Forscher war auch vom Core Data Science Team des Unternehmens und um natürlich diesen Newsfeed zu verändern, müssen natürlich Facebook-Mitarbeiter eingreifen. Das können die Forscher als Nutzer ja nicht selber machen. Diese Forscher haben sowas wie auch so, wie wir eine journalistische Ethik vielleicht. Doch. Haben die auch so eine Berufsehre irgendwie? Also ich meine, lässt sich das vereinbaren mit Facebook irgendwie? Na klar, da gibt es Vorgaben. Also es gibt eine US-Psychologin, Susan Fiske, die war für die Veröffentlichung der Studie im Fachjournal PNAS verantwortlich. Sie hat dem Online-Portal The Atlantic gesagt, dass ihr schon Zweifel kam, ob da alles so in Ordnung ist. Aber dann hat sie mit den Studienmachern telefoniert und die haben ihre Bedenken ausgeräumt. Die haben argumentiert, dass Facebook ja sowieso in die Newsfeeds eingreift. Das kennst du vielleicht auch selbst, dass da öfters mal Sachen nicht auftauchen oder ganz weit unten sind. Nein, das ist mir noch nie passiert. Ist immer alles da. Bei dir? Dann hast du vielleicht einen guten Newsfeed. Bei mir fehlt da öfters mal was. Aber ganz abgesehen davon gab es auch ein Okay von der Ethikkommission der beteiligten Unis für die Forscher. Also bei denen war alles in Ordnung. Okay. Und bei Facebook als Privatunternehmen gibt es nicht so strenge Regeln. Und in den Nutzungsbedingungen steht, hast du auch unterzeichnet oder zugestimmt, dass auch deine Daten tatsächlich für Analyse, Tests und eben auch Forschung verwendet werden dürfen. Also rechtlich eigentlich alles in Ordnung. Rechtlich alles in Ordnung. Gibt aber ja noch sowas wie Ethik. Richtig, die Berufsethik, die Psychologen auch tatsächlich haben. Und das ist halt die Frage, die da offen bleibt. Das meint auch Susan Fiske, sie meint, das ist eine offene ethische Frage und es gibt keine absolute Antwort, aber sie sagt, sie denkt immer noch darüber nach und sie findet es ein bisschen gruselig und vielleicht zeige auch der Aufruhr, der jetzt da entstanden ist, dass man die Studie vielleicht besser hätte nicht machen sollen, zumal, und das ist tatsächlich ein Problem, auch unklar ist, ob die Probanden nachträglich informiert wurden, dass sie Probanden waren und dass ihr Newsfeed für die Studie manipuliert wurde. So, jetzt haben wir ganz viel über die Bedingungen dieser Studie und über die Berufsethik und so gesprochen. Was ist eigentlich dabei rausgekommen? Ja, eigentlich nur was so mittelmäßig Überraschendes, denn wer mehr positive Nachrichten in seinem Newsfeed liest, der postet auch selbst eher Positives. Gleiches fürs Negative, wenn alle deine Freunde posten, mir geht's scheiße, postest du auch, mir geht's scheiße. Also wahrscheinlicher. Mhm. Das Ganze nennt sich emotionale Ansteckung und die Studie zeigt, dass das auch im Netz funktioniert, also nicht nur im echten Leben, wo du dann auch noch jemanden dabei schlecht mit trauriger Miene gucken siehst. Und der Effekt ist laut den Forschern zwar klein, so im Promillebereich bewegen wir uns da, aber bei mehr als 1 Milliarde Facebook-Nutzern ist es vielleicht doch nicht so ganz ohne, wie man doch mit einer Manipulation des Newsfeeds doch die Stimmung von hunderttausenden Menschen beeinflussen könnte. Ja. Ich höre schon die russischen Geheimdienste, die feiern. Die machen sich da auf den Weg Richtung Facebook. Britta Wagner war das aus unserer Nachrichtenredaktion über eine Studie, die im Geheimen, im Verborgenen bei Facebook durchgeführt wurde, um ein bisschen besser den Gefühlshaushalt von englischsprachigen Nutzern kennenzulernen. Die Radio Wissen.